Ich bin nun fast in seiner Gewalt. Ich könnte ihn nicht hergeben. Und wenn du versuchtest, ihn mir zu nehmen, würde ich wahnsinnig. Sam nickte. »Ich verstehe«, sagte er. »Aber ich habe mir überlegt, Herr Frodo, wir haben noch andere Dinge, auf die wir verzichten können. Warum nicht die Last ein bisschen leichter machen? Wir gehen jetzt in die Richtung, so geradewegs wie möglich«, er zeigte zum Berg hin. »Es hat keinen Sinn, etwas mitzunehmen, das wir nicht mit Sicherheit brauchen werden.« Frodo blickte wieder zum Berg. »Nein«, sagte er, »viel werden wir auf diesem Weg nicht mehr brauchen. Und am Ende gar nichts mehr.« Er hob seinen Orkschild auf und warf ihn weg, den Helm hinterdrein. Dann zog er den grauen Mantel aus, löste den schweren Waffengürtel und ließ ihn mitsamt Schwert und Scheide zu Boden fallen. Die Fetzen des schwarzen Umhangs riss er herunter und verstreute sie. »So, nun bin ich kein Ork mehr«, rief er. »Und eine Waffe, ob schön oder scheußlich, brauche ich auch nicht. Sollen Sie mich doch fangen, wenn Sie wollen.« Sam tat es ihm gleich. Er legte seine Ork-Sachen ab und nahm alle Dinge heraus, die er im Rucksack hatte. Jedes einzelne war ihm irgendwie lieb geworden, sei es auch nur, weil er es so weit und so lange mitgeschleppt hatte. Am schwersten fiel es ihm, sich von seinem Kochgeschirr zu trennen. Die Tränen kamen ihm bei der Vorstellung, es wegwerfen zu müssen. »Erinnerst du dich noch an die kleinen geschmorten Kaninchen, Herr Frodo?« sagte er. »Und an unseren Platz unter der warmen Böschung in Hauptmann Faramirs Land, am Tag, als ich den Olifanten gesehen habe?« »Nein, leider nicht, Sam«, sagte Frodo. »Immerhin weiß ich noch, dass so etwas gewesen ist, aber ich sehe es nicht mehr vor mir. Kein Geschmack, kein Plätschern von Wasser, kein Windesrauschen, keine Erinnerung an Bäume, Gras oder Blumen, keine Vorstellung von Mond und Sternen. Nichts bleibt mir. Ich bin nackt in der Dunkelheit, Sam, und kein Schleier ist mehr zwischen mir und dem feurigen Rad. Allmählich sehe ich es nun schon mit wachen Augen, und alles andere verblasst.« Sam trat zu ihm und küsste seine Hand. »Je eher wir ihn loswerden, desto eher haben wir Ruhe«, sagte er stockend, weil ihm nichts Besseres einfiel. »Vom Reden wird es nicht besser«, murmelte er in sich hinein, als er alles aufsammelte, das sie wegwerfen wollten. Er gedachte, nichts hier offen liegen zu lassen, wo es jemand sehen könnte. Anscheinend hat der Stinker sich diesen Orkpanzer genommen, und nun soll er nicht auch noch ein Schwert bekommen. Er ist auch mit bloßen Händen schon gefährlich genug, und meine Pfannen bekommt er nicht in die Finger.« Er trug das ganze Zeug zu einer der vielen klaffenden Bodenspalten, die das Land zerrissen, und warf es hinein. Das Scheppern seiner geliebten Pfannen, als sie ins Dunkel hinabstürzten, klang ihm wie Totengeläut im Ohr. Er schnitt von seinem elbischen Seil ein kurzes Stück ab als Gürtel für Frodo, mit dem er sich den grauen Mantel eng um den Leib band. Den Rest rollte er sorgfältig zusammen und steckte ihn wieder in den Rucksack. Außerdem nahm er nur noch die Reste an Wegbrot und die Wasserflasche mit. Stich trug er am Gürtel, und in einer Brusttasche seiner Jacke steckten Galadriels Fiole und die kleine Schachtel, die ihm die hohe Frau geschenkt hatte. Nun endlich wandten sie sich dem Berg zu und brachen auf, nicht mehr bemüht, sich zu verbergen, und dem müden Körper und dem erschlaffenden Willen nur die eine Aufgabe zumutend, weiterzugehen. Im trüben Tageslicht hätten von den vielen Augen, die dieses Land überwachten, nur sehr wenige sie sehen können, es sei denn aus nächster Nähe. Von allen Dienern des dunklen Herrschers hätten allein die Nazgul ihn vor der Gefahr warnen können, die nun klein, aber unentwegt mitten ins Herz seines bewachten Reichs kroch. Doch die Nazgul und ihre schwarzen Flügelrosse hatten anderswo zu tun. Weit von hier hatten sie sich gesammelt, um das Heer des Westens auf seinem Vormarsch zu beschatten, und dorthin hatte auch der dunkle Turm seine Gedanken gerichtet. An diesem Tag schien es Sam, dass Frodo neue Kraft gefunden hatte, mehr als sich aus der geringen Erleichterung seiner Traglast erklärte. In der ersten Tageshälfte kamen sie weiter und schneller voran, als er zu hoffen gewagt hatte. Das Land war unwegsam und widrig, und doch legten sie eine ansehnliche Strecke zurück, und der Berg kam immer näher. Als aber der Tag zur Neige ging und das trübe Licht allzu bald zu schwinden begann, ließ Frodo den Kopf wieder hängen und taumelte im Gehen, als hätte er mit der erneuten Anstrengung die letzten Kräfte vertan. Bei der nächsten Rast sank er zu Boden und sagte, »Durst, Sam!« Und dann sagte er nichts mehr. Sam gab ihm einen Schluck Wasser, den vorletzten aus seiner Flasche. Er selbst trank nicht. Und als sich nun wieder die Nacht von Mordor um sie schloss, durchströmte die Erinnerung an Wasser alle seine Gedanken, und jeder Fluss, Bach oder Quell, den er je gesehen hatte, im grünen Weidenschatten oder in der Sonne blitzend, plätscherte und rieselte zu seiner Qual hinter der Blindheit seiner Augen. Er spürte den kühlen Schlamm um die Zehen, als er mit Jupp Katun, mit Tom und Sepp und ihrer Schwester Rosi im Wasserauer See planschte. »Aber das war vor Jahren«, seufzte er, »und weit von hier. Der Heimweg, wenn es einen geben sollte, führt über diesen Berg.« Er konnte nicht einschlafen und verwickelte sich in ein Streitgespräch mit sich selbst. »Lass es gut sein. Wir haben uns doch besser gehalten, als du dachtest«, sagte er sich trotzig, »jedenfalls zu Anfang. Ich schätze, den halben Weg haben wir zurückgelegt, ehe wir anhielten. Noch ein Tag wird genügen.« Und dann kamen ihm Bedenken. »Sei nicht blöd, Samgamchi«, hörte er seine eigene Stimme antworten. »Der hält keinen Tag in der Gangart mehr durch, wenn er überhaupt noch laufen kann. Und du kommst auch nicht mehr viel weiter, wenn du alles Wasser und das meiste von dem Futter ihm gibst.« »Ich kann noch ein ganzes Stück weit laufen, und das tue ich auch.« »Und wohin?« »Zu dem Berg natürlich.« »Aber was dann, Samgamchi?« »Was dann?« »Wenn ihr da hinkommt, was willst du dann machen?« »Er wird nicht imstande sein, irgendwas selbst zu tun.« Zu seinem Unbehagen erkannte Sam, dass er darauf nichts zu erwidern wusste. Er hatte überhaupt keine klare Vorstellung davon, was geschehen solle. Frodo hatte nie viel mit ihm über sein Vorhaben gesprochen, und Sam wusste nur, dass der Ring irgendwie ins Feuer geworfen werden müsste. »Die Schicksalsklüfte«, brummte er, als ihm der alte Name einfiel. »Na, hoffentlich weiß der Chef, wie man sie findet. Denn ich weiß es nicht.« »Da siehst du's«, kam die Antwort. »Das hat doch alles keinen Sinn«, hat er doch selbst gesagt. »Du bist der Trottel, der immer weiter hofft und sich schindet. Ihr hättet euch doch schon vor Tagen zusammen hinlegen und einschlafen können, wenn du nicht so stur gewesen wärst. Aber sterben wirst du trotzdem, wenn es nicht noch schlimmer kommt. Du kannst dich ebenso gut gleich hinlegen und die Sache aufgeben. Bis auf den Gipfel kommt ihr sowieso nicht.« »Ich komm dahin, und wenn ich auf dem Zahnfleisch gehen muss«, sagte Sam, »und Herrn Frodo schlepp ich darauf, und wenn mir's Herz und Knochen bricht, also hör auf zu unken.« Im gleichen Moment merkte Sam, wie der Boden unter ihm bebte, und er hörte oder spürte ein tiefes, fernes Rumoren, wie von unter der Erde eingekerkertem Donner. Eine rote Flamme loderte zu den Wolken auf und erlosch gleich wieder. Auch der Berg hatte einen unruhigen Schlag. Etappe ihrer Fahrt zum Orodruin kam, und sie wurde schlimmer als alles, wovon Sam je gehofft hatte, dass er es ertragen könne. Er hatte Schmerzen und war so ausgedörrt, dass er nicht mal einen Bissen Lembas herunterbekam. Es blieb auch bei Tag dunkel, nicht nur wegen der Rauchwolken aus dem Berg, ein Gewitter schien heranzuziehen, und fern im Südosten sah man unter dem schwarzen Himmel Blitze aufleuchten. Das Schlimmste waren die Dünste in der Luft, die kaum mehr zu atmen war. Ihnen wurde so schwindlig, dass sie taumelten und oft hinfielen, und dennoch ließ ihr Wille nicht nach, und sie schleppten sich weiter. Immer näher rückte der Berg heran, bis er, wenn sie die schweren Köpfe hoben, massig vor ihnen aufgetürmt ihr ganzes Blickfeld ausfüllte, ein riesiger Haufen Asche, Schlacke und verbranntes Gestein, aus dem ein steilwandiger Kegel in die Wolken ragte. Bevor die Tagdämmerung in die echte Nacht überging, waren sie kriechend und stolpernd bis an seinen Fuß gelangt. Keuchend warf sich Frodo zu Boden. Sam setzte sich neben ihn. Zu seiner Überraschung fühlte er sich zwar müde, aber erleichtert, und sein Kopf schien wieder klar zu sein. Kein inneres Streitgespräch beunruhigte ihn mehr. Er kannte alle Gründe zu verzweifeln und wollte sie nicht mehr hören. Er wusste, was er wollte, und nur der Tod könnte ihn hindern. Er spürte keinen Wunsch und kein Bedürfnis mehr zu schlafen, sondern vielmehr wachsam zu sein. Er wusste, dass alle Schwierigkeiten und Gefahren sich jetzt an einem Punkt zusammenzogen. Der nächste Tag würde ein Schicksalstag werden. Der Tag des endgültigen Scheiterns oder Gelingens. Der Tag des letzten Atems. Aber wann würde er kommen? Die Nacht schien end- und zeitlos stillzustehen. Die Minuten versickerten, ohne sich zu vergangenen Stunden zu sammeln, ohne eine Veränderung zu bringen. Sam fragte sich schon, ob eine zweite Dunkelheit angebrochen sei, in der es niemals Tag würde. Endlich fasste er Frodo bei der Hand. Sie war kalt und zitterte. Der Chef fror. »Die Decke hätte ich nicht zurücklassen sollen«, brummte Sam. Er legte sich neben Frodo und versuchte, ihn mit seinen Armen und seinem Körper zu wärmen. Dann übermannte ihn doch der Schlaf, und das matte Licht des letzten Tages ihrer Fahrt fand sie Seite an Seite. Der Wind von Westen hatte sich am Tag zuvor gelegt, und nun kam ein Wind von Norden, der allmählich stärker wurde, und langsam drang das Licht der unsichtbaren Sonne in die Schatten hinab, wo die Hobbits lagen. »Mit dem letzten Atem«, sagte Sam, mühsam aufstehend. Er beugte sich über Frodo, weckte ihn sanft. Frodo stöhnte, aber unter höchster Willensanstrengung kam er schwankend auf die Beine und fiel gleich wieder auf die Knie. Er zwang sich, den Kopf zu heben und zu den dunklen Hängen des Bergs hinaufzublicken. Dann begann er auf Händen und Knien jämmerlich vorwärts zu kriechen. Sam sah ihn an und innerlich weinte er, aber Tränen gaben seine trockenen, brennenden Augen nicht her. »Ich habe gesagt, ich trage ihn, und wenn's mir das Genick bricht«, murmelte er, »und das tue ich jetzt.« »Los, Herr Frodo«, rief er, »ich kann ihn zwar nicht für dich tragen, aber dich kann ich tragen und ihn mit dir. Also los, sitz auf. Komm, mein lieber Herr Frodo, du sollst ein Stück reiten. Sag nur, wo du hin willst, und es geht los.« Als Frodo an seinem Rücken hing, die Arme lose um seinen Hals, die Beine unter seinen Armen festgeklemmt, richtete Sam sich vorsichtig auf und fand die Last zu seiner Überraschung gar nicht so schwer. Er hatte befürchtet, dass seine Kraft kaum ausreichen werde, Frodo auch nur für einen Moment hochzuheben, und dass er außerdem noch ein Teil von dem nicht geheuren, niederziehenden Gewicht des verfluchten Rings mittragen müsste. Aber so schlimm war es nicht. Ob es nun daran lag, dass Frodo nach all seinen Leiden, nach der Messerwunde und dem Spinnenstich, vor Angst und Kummer und vom langen Umherirren in der Fremde so abgemagert war, oder ob Sam unverhofft eine neue Kraft zu einer letzten Anstrengung zufloß. Jedenfalls kostete es ihn nicht mehr Mühe, als hätte er auf den Wiesen des Auenlandes ein Hobbitkind Huckepack genommen. Er holte tief Luft und ging los. Sie hatten den Fuß des Berges an der Nordseite, ein wenig westlich erreicht, wo seine langen grauen Hänge zwar zerklüftet, aber nicht steil waren. Frodo sagte nichts, und so stapfte Sam voran, so gut er konnte, ohne anderen Wegweiser als den Wunsch, möglichst hoch aufzusteigen, ehe seine Kraft und sein Wille erlahmten. Immer weiter schleppte er sich und Frodo, höher und höher, im Zickzack, um die Steigung zu vermindern, oft nur noch vorwärts stolpernd und zuletzt im Tempo einer Schnecke mit einem schweren Haus auf dem Rücken. Als die Glieder seinem Willen nicht mehr gehorchten, hielt er an und setzte Frodo sachte ab. Frodo schlug die Augen auf und holte Luft. Hier oben, über den wallenden und wabernden Dünsten am Fuß des Berges, atmete es sich leichter. »Danke, Sam«, sagte er heiser flüsternd. »Wie weit ist es noch?« »Ich weiß nicht«, sagte Sam, »denn ich weiß ja nicht, wo wir hinwollen.« Hinauf. Er war erstaunt, wie weit seine Plackerei sie gebracht hatte. Weil der Berg so schicksalsträchtig allein in der Ebene stand, hatte er höher ausgesehen, als er war. Sam erkannte nun, dass er niedriger war als der Pass über den Ethelduath, den er mit Frodo erstiegen hatte. Die verrenkten und zerstückelten Schultern seines breiten Sockels erhoben sich etwa 3000 Fuß über die Ebene, und darauf türmte sich, noch einmal um die Hälfte höher, der steile Mittelkegel auf, wie eine riesige Darre oder ein Schornstein, gekrönt mit einem gezackten Krater. Aber mehr als die Hälfte des Sockels hatte Sam schon bewältigt, und nur noch undeutlich sah er unten die Ebene von Gorgoroth liegen, in Dunst und Schatten gehüllt. Als er nach oben schaute, hätte er schreien mögen, wenn seine trockene Kehle es erlaubt hätte. denn zwischen dem Gewirr von Buckeln und Felsschultern führte dort unverkennbar ein Weg oder eine Straße hindurch. Von Westen her wand er sich um den Bergsockel hinauf zum Fuß des Kegels auf der Ostseite, wo er aus dem Sichtfeld entschwand. Wo der Weg unmittelbar über ihm verlief, an der niedrigsten Stelle, konnte Sam nicht erkennen, denn dazwischen war ein Steilhang, aber er vermutete, dass sie dort auf diesen Weg stoßen würden, wenn sie sich nur noch dieses kurze Stück hinaufquälen könnten. Er sah wieder ein Fünkchen Hoffnung. Vielleicht würden sie den Berg doch bezwingen. »Der Weg wird ja wohl zu einem Zweck hier angelegt worden sein«, sagte er sich. »Wenn er nicht da wäre, hätte ich mich am Ende wohl geschlagen geben müssen.« Der Weg war nicht für Sams Zwecke angelegt worden. Er wusste es nicht, aber er blickte auf Saurons Straße, von Barad-dûr zu den Samath-Naur, den Feuerkammern. Aus dem gewaltigen Westtor des dunklen Turms schwang sie sich auf einer eisernen Brücke über einen tiefen Abgrund hinweg in die Ebene, führte dort über eine Wegstunde zwischen zwei rauchenden Bodenspalten hindurch und mündete schließlich in einen langen, zur Ostseite des Berges hin ansteigenden Dammweg. Von dort beschrieb sie einen weiten Bogen von Süden nach Norden um den ganzen Bergsockel und stieg dann auf, bis zu einem dunklen Eingang hoch oben am Kegel, aber noch weit unterhalb des qualmenden Gipfels an der Ostseite, genau gegenüber dem Fenster des Auges in Saurons schattenummantelter Festung. Durch die brodelnden Ausflüsse aus den Schloten des Berges wurde die Straße oftmals versperrt oder beschädigt, doch zahllose Orks standen bereit, um sie immer wieder auszubessern und freizuräumen. Sam atmete tief durch. Da war also ein Weg. Aber wie er über den Hang zu ihm hinaufkommen sollte, wusste er nicht. Zuerst musste er seinen schmerzenden Rücken ausruhen lassen. Eine Weile blieb er neben Frodo flach auf dem Boden liegen. Keiner sprach ein Wort. Es wurde langsam heller. Plötzlich, ohne zu verstehen warum, überkam ihn das Gefühl, dass nun alles sehr eilig wäre. Es war fast so, als hätte ihm jemand zugerufen, »Jetzt, jetzt, oder es ist zu spät!« Er gab sich einen Ruck und stand auf. Frodo schien den Zuruf auch gehört zu haben. Er richtete sich auf, kam aber nur bis auf die Knie. »Ich werde kriechen, Sam«, keuchte er. Also krabbelten sie Fuß für Fuß den Hang hinauf wie kleine graue Käfer. Sie erreichten den Weg, der sich als eine breite, mit Gesteinsschutt und festgestampfter Asche gepflasterte Straße erwies. Frodo kroch hinauf, und dann, wie unter einem inneren Zwang, wandte er sich langsam mit dem Gesicht nach Osten. In der Ferne hingen dort Saurons Schatten, aber ob nun von einem Windstoß von außen zerrissen oder von einer starken inneren Unruhe aufgewühlt, wirbelten die verhüllenden Wolken auseinander und gaben für einen Moment den Blick frei. Und da sah Frodo den höchsten Turm von Barad-dûr aufragen, schwarz, schwärzer und düsterer als die riesigen Schatten, zwischen denen er stand, mit dolchspitzen Zinnen und einer eisernen Krone. Nur für diesen einen Moment war er zu sehen. Aber da schoss auch schon aus einem hohen Fenster eine rote Stichflamme nach Norden, das Aufblitzen eines durchbohrenden Blicks, und dann wurden die Schatten wieder vorgezogen, und das furchtbare Bild verschwand. Das Auge blickte nicht zu ihnen her. Es starrte nach Norden, wo die Heerführer des Westens sich zum Kampf stellten. Dorthin lenkte es jetzt alle Kraft seines bösen Blicks, als der Mächtige zum tödlichen Schlag ausholte. Und dennoch brach Frodo bei dem entsetzlichen Anblick zusammen, als wäre er zu Tode getroffen. Seine Hand tastete nach der Kette um seinen Hals. Sam kniete bei ihm nieder. »Hilf mir, Sam«, flüsterte Frodo fast unhörbar. »Hilf mir, Sam! Halte mir die Hand fest! Ich hab sie nicht mehr in der Gewalt!« Sam nahm Frodos Hände, legte sie mit den Innenflächen aneinander und küsste sie. Dann hielt er sie sachte zwischen seinen Händen fest. Plötzlich kam ihm der Gedanke, er hat uns entdeckt. Alles ist aus oder wird bald aus sein. Jetzt, Sam Gamgee, kommt das Ende von allem. Frodo auf den Rücken, und diesmal hielt er ihn an den Händen vor seiner Brust fest. Frodos Beine ließ er baumeln. Dann stapfte er los mit gesenktem Kopf die ansteigende Straße hinauf. Sie war nicht so leicht begehbar, wie es zuerst ausgesehen hatte. Zum Glück waren die Gluten, die in dem großen Gebrodel ausgeströmt waren, als Sam von Kirith Ungol herabblickte, hauptsächlich die Süd- und Westhänge hinabgeflossen und hatten die Straße auf dieser Seite nicht versperrt. Doch an vielen Stellen war sie weggebrochen oder wurde von klaffenden Rissen durchzogen. Nachdem sie eine Zeit lang ostwärts angestiegen war, machte sie eine scharfe Kehre und führte ein Stück weit nach Westen. Dort an der Kehre war sie tief eingehauen in einen Block von verwittertem Gestein, den die Schlote des Berges vor langer Zeit ausgespien hatten. Keuchend unter seiner Last bog Sam um die Ecke und sah im gleichen Moment aus dem Augenwinkel etwas wie einen kleinen schwarzen Stein, der sich gelöst hatte, als er vorüberging, von dem Felsen herabfallen. Das Gewicht traf ihn mit einem Stoß und er stürzte vornüber und schürfte sich die Handrücken auf, denn er hielt noch immer die Hände seines Herrn fest. Dann wusste er, was passiert war, denn über sich, als er noch am Boden lag, hörte er eine verhasste Stimme. »Böser Chef«, zischte sie, »böser Chef bestiehlt uns, bestiehlt Smergol Gollum. Muss nicht da lang, muss Schatz keinen Schaden tun, soll ihn Smergol geben, gewiss, gib ihn uns.« Mit einem Ruck kam Sam auf die Beine. Sofort zog er das Schwert. Aber da war nichts zu machen. Gollum und Frodo waren eng verklammert. Gollum zehrte an Frodos Kleidern, versuchte an die Kette und den Ring zu kommen. Wahrscheinlich war dies das Einzige, was aus der Asche in Frodos Herzen noch einmal den Funken des Willens entfachen konnte. Ein Angriff mit dem Ziel, ihm seinen Schatz zu entreißen. Unversehens wehrte er sich mit einer Wut und Kraft, die Sam ebenso verblüffte wie Gollum. Trotzdem wäre alles vielleicht anders ausgegangen, wäre Gollum noch der Alte gewesen. Aber er war schwer gezeichnet von den abscheulichen Wegen, die ihn hierher geführt haben mochten, durch Einsamkeit, Hunger und Durst, getrieben von einer verzehrenden Begierde und einer entsetzlichen Angst. Ein dünnes, ausgemergeltes Gerippe war er, überspannt von fahler, faltiger Haut, ein irrer Funke glühte in seinen Augen, aber die Kraft in seinen Fingern war nicht mehr auf der Höhe seines bösen Willens. Frodo schleuderte ihn von sich und stand bebend auf. »Nieder! Nieder!« stieß er hervor, sich mit der Hand an die Brust greifend, so daß er den unter dem Lederhemd verborgenen Ring umklammert hielt. »Nieder, du Kriechtier! Geh mir aus dem Weg! Deine Zeit ist um! Du kannst mich nicht mehr verraten oder töten!« Plötzlich, wie schon einmal am Rande von Emin Muil, sah Sam die beiden Gegner mit anderen Augen. Eine zu Boden gekauerte Gestalt, kaum mehr als der Schatten eines Lebenden, nun völlig geschlagen und vernichtet, doch von einer abscheulichen Gier und Wut erfüllt. Und vor ihr stand, allem Mitleid nun unerbittlich verschlossen, eine in Weiß gewandete Gestalt, und an der Brust hielt sie ein feuriges Rad. Ihre gebieterische Stimme schien aus dem Feuer selbst zu kommen. »Hinweg mit dir! Belästige mich nicht mehr! Berührst du mich je wieder, so sollst du selbst ins Schicksalsfeuer gestürzt werden!« Die kauernde Gestalt wich zurück. Das Entsetzen stand ihr in den Augen, doch zugleich auch die unersättliche Gier. Dann verschwand das Trugbild, und Sam sah wieder Frodo so, wie er ihn kannte, die Hand an der Brust, stoßweise atmend, und vor ihm auf den Knien Gollum, die Hände weit abgespreizt auf dem Boden. »Achtung«, rief Sam, »er wird dich anspringen!« Er trat vor und zückte das Schwert. »Schnell, Chef«, keuchte er, geh weiter, keine Zeit zu verlieren, dem geb ich's, geh weiter!« Frodo sah ihn an wie von fern. »Ja, ich muss weiter«, sagte er, »lebe wohl, Sam, dies ist nun das Ende. Auf dem Schicksalsberg soll sich das Schicksal entscheiden. Lebe wohl!« Er drehte sich um und ging weiter, langsam, aber kerzengerade die Steigung hinauf. »Sam, jetzt kommen wir miteinander ins Reine!« Er sprang vor, kampfbereit mit blanker Klinge. Aber Gollum sprang nicht. Er warf sich flach zu Boden und winselte. »Nicht töten«, jammerte er. »Bring uns nicht um mit bösem, hässlichem Stahl. Lass uns lieben, ja, noch ein bisschen länger lieben. Verlassen, verlassen, wir sind verlassen. Und wenn der Schatz hin ist, werden wir sterben, jawohl, in den Staub beißen. Er wühlte mit seinen langen, fleischlosen Fingern in der Asche auf dem Weg. »Staub«, zischte er. Sams Hand zitterte. Er kochte vor Wut in Erinnerung an Gollums Schandtaten. Es wäre nur gerecht, diesen Verräter, diesen Mordbuben totzuschlagen. Vielfach hätte der es verdient. Und die einzig zuverlässige Art, ihn loszuwerden, war es außerdem. Aber aus tiefstem Herzen hielt ihn etwas davon ab. Er konnte nicht auf diese Kreatur losschlagen, die da verlassen, gebrochen und vollkommen elend vor ihm im Staub lag. Er selbst hatte ja den Ring getragen, wenn auch nur kurze Zeit, und konnte nun wenigstens ahnen, welche Qualen Gollum jetzt leidet.